3. Wörter bauen. Sprechen Sie laut nach. Die Zeit. Die Uhr. Die Uhrzeit. Das Problem. Der Termin. Das Terminproblem. Das Essen. Der Mittag. Das Mittagessen. Das Essen. Der Abend. Das Abendessen. Die Pause. Der Mittag. Die Mittagspause. Der Plan. Die Stadt. Der Stadtplan. Das Museum. Die Stadt. Das Stadtmuseum.